wollen uns gemeinsam, wir werden alles geben gegen den Bolschewismus, für Deutschland unser Leben. Voller Stolz trugen wir das Zeichen auf dem Rahmen schwarzen Kragen. Überm Hemd den Riemen, den die Feinde keines Blickes wagen. An dem Tag, als der Tod nicht mehr verlag. Ich will euch nicht verlassen, doch muss ich leider gehen. Doch eines fernen Tages werden wir uns wiedersehen. Grüß mir, mein liebes Mädel, lebt wohl, ja Maria. Mein Vaterland in Ehren, wenn es tut, dann bin ich da. Wir waren fast wie Brüder, wir standen uns zur Seite, im selben tapferen Sturme, im Frieden und im Streite. Den unsterblichen Willen zog ein jeder tief in sich. Doch der rote Mob erlauerte Anfang 1930. An dem Tag, als das Schicksal uns erlag. Ich will euch nicht verlassen, doch muss ich leider gehen. Doch eines fernen Tages werden wir uns wiedersehen. Grüß mir, mein liebes Mädel, lebt wohl, ja Maria. Mein Vaterland in Ehren, wenn es tut, dann bin ich da. Wir saßen in der Kneipe, gemeinsam in der Runde. Wir tranken und wir scherzen, zur nächtlichen Späterstunde. Als da kam die fremde Rotte aus dem glänzend Morgengrauen. Und das letzte Mal begannen wir, den Tod ins Auge zu schauen. An dem Tag, als die Rache unser warf. Ich will euch nicht verlassen, doch muss ich leider gehen. Doch eines fernen Tages werden wir uns wiedersehen. Lebt wohl, ihr treuen Freunde, lebt wohl, ja Maria. Mein Vaterland in Ehren, wenn es tobt, dann bin ich da. Nicht verlassen, doch muss ich leider gehen. Doch eines fernen Tages werden wir uns wiedersehen. Lebt wohl, ihr treuen Freunde, lebt wohl, Germania. Mein Vaterland in Ehren, wenn es tobt, dann bin ich da. Und nach der Flammen wegen, aufgeben will ich nicht. Ob Tod oder gar Teufel, ich lach ihm ins Gesicht. Lebt wohl, ihr Kampfgefährten, es wird Zeit für mich zu gehen. Vergesst die beiden Namen, wir werden uns wiedersehen.